أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich wollte eigentlich heute über die Ethik des Essens reden, aber aus dem Buch von Imam Shahrani, was ich gestern benutzt habe. Dann habe ich mir das anders überlegt. Und zwar, ich werde inshallah heute aus dem Buch Ahya al-Din von Imam al-Ghazali rahimahullah reden. Also lesen, inshallah. Das Buch Ahya al-Din ist ein Werk aus 40 Büchern. Imam Ghazali hat sein Buch in 4 Teile aufgeteilt, und jedes Teil hat 10 Bücher. Das erste Teil geht um die Ibadat, also gottesdienstliche Handlungen. Und dann das zweite Teil geht um die Adat, Gewohnheiten. Und dann geht dann das dritte Teil geht um Muhlikat, also die vernichtenden Handlungen, und dann Al-Murjiat, die Handlungen, die zur Errettung führen. Das Buch Ahya al-Din, also ist ein Standardwerk eigentlich für die Laien. Weil Imam Ghazali das Buch für die Laien geschrieben hat. Er wollte ihnen alles erzählen, was sie wissen sollen. Im Bereich des Islam. Und das Buch, liebe Geschwister, wurde von einem Gelehrten kommentiert, und zwar Imam Murtada Zabidi. Das ist der einzige vollständige Kommentar von Ahya al-Din auf Arabisch. Das Buch besteht aus 14 Bänden, 14 dicke Bände. Und Ahya al-Din sind 4 Bände oder 2 richtig dicke Bände klein geschrieben. Und wie gesagt, liebe Geschwister, das Buch Ahya al-Din ist einer von den gesegnetsten Büchern des Islam. Die Gelehrten haben oft ihren Schülern dazu aufgefordert, dass sie Ahya al-Din lesen. Und viele Gelehrten sagen zu den Laien, also wenn ein Laie etwas wissen will über den Islam, dann viele sagen ihm, lesen mal, was in Ahya al-Din steht. Heute, inshallah, lesen wir aus dem Buch Adabul Akl, die Ethik des Essens oder das Benehmen während des Essens. Imam Ghazali hat dieses Buch in 4 Kapitel aufgeteilt. Heute lesen wir inshallah den ersten Kapitel. Das erste Kapitel behandelt die Eigenschaften oder das Benehmen während des Essens, wenn man allein ist. Das Benehmen oder die Sachen, die man berücksichtigen soll, wenn man allein ist. Und der zweite Kapitel behandelt die Ethik des Essens, wenn man in einer Gemeinschaft ist. Und der dritte Kapitel behandelt dass wir nehmen, die Ethik, dass der Gastfreundlichkeit, Freundschaft, Gastfreundlichkeit, dass Sachen, die man berücksichtigen soll, wenn man Gäste hat und wie man mit ihnen umgeht. Und dann der vierte Kapitel geht um die Einladung. Einladung zum Essen und ähnliche Sachen, ähnliche Veranstaltungen. Imam Ghazali sagt, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. فيما لا بد للمنفرد منه was der der Mensch oder was der Einsame braucht. Hier einsam bedeutet derjenige, der allein ist, was er unbedingt wissen soll. وهو ثلاثة أقسام قسم قبل الأكل قسم قبل الأكل وقسم مع الأكل وقسم بعد الفراغ منه. Ein Teil ist vor dem Essen und ein Teil während des Essens und ein Teil nach dem Essen. Jetzt behandeln wir inshallah das erste Teil, und zwar die Ethik oder die Sachen, die man berücksichtigen soll, bevor man anfängt zu essen. Al-awwal, die erste Sache, an yakuna at-ta'amu ba'da kawnihi halalan fi nafsihi tayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lis-sunnati wal-wara'i wa lam yuktasab bi sabab makruh fi ash-shar'i wa la bi hukmi hawa wa mudahalatin fi ad-din. Imam Ghazali sagt, die erste Sache, die man berücksichtigen soll, ist die Halal, ist das Halal-Sein des Essens. Das Essen soll erstmal Halal sein. Das heißt, man darf es essen. Und die Quelle vom Essen soll auch Halal sein. Nach den Geboten von der Sunna und nicht durch eine Quelle erworben, welche verboten ist in der, im Islam. Und nicht durch, durch die Handlungen der Triebseele. وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب وهو الحلال وقدم النهي عن الأكل بالباطل على القتل تفخيما لأمر الحرام وتعظيما لِبَارَكَةِ الْحَلَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surah An-Nisa paar Verbote, die man vermeiden soll. Und Allah subhanahu wa ta'ala fängt seine Verbote mit لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ist nicht das Eigentum von den anderen mit Ungerechtigkeit. Das ist Surah An-Nisa, Vers 29. Surah An-Nisa, Vers 29. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr, die den Iman verinnerlicht habt, eignet euch eurer Vermögen untereinander nicht durch das für nicht erklärte an. Nicht verboten ist es, euch anzueignen durch einen Handel, den ihr in gegenseitigem Einvernehmen abschließt. Auch begeht keinen Selbstmord. Gewiss, Allah bleibt immer euch gegenüber argwöhnig. In einer anderen Übersetzung steht, ihr Gläubigen, ihr sollt einander nicht durch Betrug und Hab und Gut bringen, sondern im gegenseitigen Einvernehmen Handel miteinander treiben, bringt euch nicht in vernichtende Gefahr, da Gott euch gegenüber voller Barmherzigkeit. Auf jeden Fall Allah subhanahu wa ta'ala sagt zuerst, dass man nicht das Eigentum von den anderen mit Ungerechtigkeit isst. Also wie steht das Verb essen? Und am Ende sagte Allah und tötet euch nicht. Das heißt, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns die Stellung von dem Halal-Essen. Weil er erwähnte diese Sache, bevor er den Verbot des Selbstmords erwähnt hat. Die zweite Sache, die man berücksichtigen soll, bevor man anfängt zu essen, Ghaslul Yad, dass man seine Hand wäscht. قال صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم. Prophet عليه الصلاة والسلام hat in einer Überlieferung gesagt, dass das Waschen der Hände vor dem Essen, also vor dem Essen, schützt vor Armut. Und das Waschen der Hände nach dem Essen schützt vor Wahn. Und das sind, liebe Geschwister, solche Vergleiche kommen vom Prophet a.s.w. oft. Und oft wird damit die Aufforderung zu einer Handlung betont. وفي رواية ينفي الفقر قبل الطعام وبعده. Und in einer anderen Überlieferung steht, dass vor Armut schützt. ولأن اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة. Und weil die Hand oft sich mit weil man oft mit den Händen arbeitet, so ist es normal, dass die Hände schmutzig sind. Deswegen ist es besser, wenn man sie wäscht und putzt. ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة فهو جدير بأن يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطهارة والصلاة. Und weil das Essen, wenn man damit die Absicht hat, sich für die Ibada zu stärken, dann ist das Essen selbst eine Ibada. So braucht er auch eine Wudu, eine Reinigung. Das heißt, liebe Geschwister, wenn man die Absicht hat, durch das Essen die Kraft zu bekommen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, dann ist dein Essen in diesem Fall selbst ein Gottesdienst. Du dienst Allah subhanahu wa ta'ala, indem du isst und indem du die Absicht in deinem Herzen verinnerlicht, dass du mit diesem Essen dich für Ibadah verstärkst. Wenn man diese Absicht hat, dann ist das Essen in diesem Fall ein Gottesdienst, eine gottesdienstliche Handlung, eine Ibadah. Deswegen, es gebührt für eine Ibadah, dass man sie in eine Reinigungszustand, also in einen reinen Zustand begeht. Deswegen wäscht man die Hände. Die dritte Sache, die man berücksichtigen soll, أن يوضع الطعام على الصفرة الموضوعة على الأرض فهو أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام وضعه على الأرض فهذا أقرب إلى التواضع. Die dritte Sache, wie gesagt, liebe Geschwister, die man berücksichtigen soll, ist, dass man das Essen auf dem Boden tut, dass man auf dem Boden isst. Oder dass man auf ein, es gibt das, das heißt Sufra. Diese Sufra ist viel niedriger als ein Tisch, also sehr, sehr niedriger als ein Tisch, oder ist einfach ein, ist ein Tuch oder ein Stück Leder, was man auf dem Boden tut und dann drauf tut man das Essen. Warum macht man das? Weil der Prophet alayhi salatu wassalam das getan hat, steht in einem Hadith, wenn der Prophet alayhi salatu wassalam das Essen bekommen hat, dann hat er das Essen auf dem, auf der Erde getan. Und das ist, diese Handlung ist viel näher zu der Bescheidenheit. Zu der Bescheidenheit. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الصُّفْرَ فَإِنَّا تَذَكَّرُ الصَّفَرُ وَيَتَذَكَّرُ مِنَ الصَّفَرِ صَفَرَ الْآخِرَةِ وَحَاجَتَهُ إِلَّا ذَلِ التَّقْوَى. Allah. Er sagt, liebe Geschwister, wenn man aber das Essen nicht auf dem, auf der Erde tun will, dann macht man das Essen auf dieser Sufra, wie ein Lederstück oder Tuchstück oder wie gesagt eine sehr, sehr niedrige Art von Tisch. Man sitzt auf dem Boden und isst man direkt. Also man braucht kein Stühle dafür. Warum macht man das? Also wenn man das nicht auf dem Boden tut, dann auf diese Sufra. Warum? Das ist eigentlich aus dem Arabischen. Weil die erinnert dich an Safar. Safar ist die Reise. Wenn man auf der Sufra ist, dann erinnert man sich an der Reise. Und wenn man sich daran erinnert, dann denkt man auch an die große Reise zur nächsten Welt. Und dann denkt man auch, dass man genauso wie wir das Essen brauchen, dann brauchen wir auch die guten Handlungen für die nächste Reise. وقال أنس بن مالك رحمه الله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat niemals auf einem Tisch mit verschiedenen Speisen bedeckt gegessen und er hat niemals direkt aus Sukroja gegessen. Ich erkläre inshallah, was die Sukroja ist. Die erste Sache, liebe Geschwister, der Prophet a.s.w. hat niemals von einem Tisch gegessen, auf welchem vieles oder viele Arten von Essen gab. Das ist ein Zeichen, erstmal seiner Armut, zweitens seiner Bescheidenheit, drittens, dass er nicht von den Verschwindern war. Sukurroja, liebe Geschwister, das ist ein Gefäß, was damals die Reichen genutzt haben. Die haben verschiedene Gefäße auf dem Tisch getan mit den verschiedenen Leckereien, also verschiedene Arten von Speisen, die man in diesen kleinen Gefäße tut. Das waren eigentlich Vorspeisen. Also das sind kleine Gefäße, kleine Teller, in denen man die Vorspeisen tut. Waqila, es wurde gesagt, vier Sachen wurden nach dem Tod des Propheten alayhi salatu wassalam eingeführt. Und davon sind die Tische. Also der Prophet alayhi salatu wassalam, in der Zeit vom Prophet alayhi salatu wassalam, die Tische waren damals nicht bekannt. Man hat sie nicht benutzt in seiner Gemeinschaft. وَعْلَمْ أن وإن قلنا الأكل على الصفرة أو لا فلسنا نقول الأكل على المائدة منهي عنه. الإمام غزالي sagt, wenn wir sagen, dass das Essen auf dem Boden besser ist, das heißt nicht, dass wir sagen, dass das Essen auf dem Tisch verboten ist. Und wir sagen auch nicht, dass es verpönt ist, also dass es منهي عنه نهي كراهة أو تحريم. إذ لم يثبت فيه نهي. Weil darüber gibt es keinen Beweis, dass das Essen auf dem Tisch verboten wird. وما يقال أنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما أبدع منهيا بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته. الإمام غزالي sagt hier eine sehr wichtige Regel, liebe Geschwister. Und wir müssen nicht vergessen, dass Imam Ghazali, bevor er auf diesem Weg von Ahlut Tasawuf ging, der war ein Rechtsgelehrter und er war immer ein Rechtsgelehrter bis zu seinem Tod. Und seine Bücher in Recht sind bis heute benutzt von den schafitischen Gelehrten. Und seine Bücher von in Usul al-Fiqh, also Rechtsfindungsmethodik und Rechtsquellenlehre, die werden bis heute von allen Rechtsschulen benutzt. Von allen Rechtsschulen benutzt. Besonders sein Buch Al-Mustasfa. Und hier gibt er uns eine Regel, eine Fiqh-Regel. Er sagt, wir sagen nicht über alles, was nach dem Tod des Propheten a.s.w. eingeführt wurde, es wäre verboten. Also wir sagen nicht über die Sachen, die nach dem Tod des Propheten a.s.w. eingeführt wurden, sie wären verboten. Oder sie wären eine verpönte Bid'ah. Also, بل المنهي بدعة تضاد سنة. Was der Prophet a.s.w. eigentlich verboten hat, das ist eine Bid'ah, die mit einer Sunna konkurriert. Und das ist eine Bid'ah, die eine Sache in der Scharia aufhebt und es sie ersetzt. Denn الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب وليست المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه. Und er sagt, manchmal muss man Sachen einführen. Muss man Sachen einführen, wenn das Leben ändert. Also wenn die Lebensumstände sich ändern. وليس في المائدة إلا رفع الطعام. Und was den Tisch betrifft, es hat nichts was Schlimmes, sondern es ist nur eine Hilfe für das Essen. Das Essen näher zu dem Esser kommt. Und sowas ist nicht verpönt, sagt er. Am selben Delika, la karahat. Die vierte Sache, die man berücksichtigen soll, dass man sich gut hinsetzt. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جثى للأكل على ركبته وجلس على ظهر قدمه. أزاكت der Prophet عليه الصلاة والسلام, wenn er sich hinsetzt, manchmal hat er seine beiden Knie auf den Boden getan und sich auf der innere Seite seiner Füße hingesetzt. Oder ربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى. Oder er nahm sein rechtes Knie zu sich und er setzte sich auf dem linken Fuß. Und der Prophet a.s.w. sagte, لا آكل متكئا إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. Er sagt, ich esse nicht hinlegend, sondern ich bin ein Diener oder ein Sklave. Ich esse, wie ein Sklave isst, und ich setze mich hin, wie ein Sklave sich hinsetzt. والشرب متكئا مكروه للمعدة أيضا ويكره الأكل نائما. Imam Ghazali sagt, und das Trinken beim sich hinlegen, also man trinkt liegend, dass man liegend trinkt, ist verpönt und ist nicht gut für den Magen. ويكره الأكل نائما. Und es ist auch verpönt, dass man liegend isst. ومتكئا oder dass man sich auf der Seite sich hinlegt und isst. إلا ما ينتقل به من الحبوب. Außer bei den kleinen Speisen, also zum Beispiel diese Körner-Sachen oder kleine Süßigkeiten, da kann man das machen. Warum? Weil der Ruwi an Ali karramallahu wajhahu أنه أكل كعكا على ترس وهو متجع. Weil es wurde überliefert, dass Ali ein kleines Gebäck, also ist ein Kuchen, liegend gegessen. Aber wie gesagt, das ist nur bei den Kleinigkeiten. Also nur beim Naschen. Aber richtiges Essen darf man nicht liegend essen. Die fünfte Sache, die man berücksichtigen soll, bevor man anfängt mit dem Essen, أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد بالتردد والتنعم بالأكل. Er muss das beabsichtigen, dass mit diesem Essen Kraft für Gottesdienst und für die Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sammelt, damit der Diener auch beim Essen ein Gehorsamer gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sein kann. Bevor man isst, dann verinnerlicht man in seinem Herzen diese Absicht, dass man mit diesem Essen das beabsichtigt, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, und dafür braucht man eine Kraft, und ich ziehe meine Kraft aus diesem Essen. Und wenn man das hat, also wenn man diese Absicht hat, dann dient man Allah subhanahu wa ta'ala auch beim Essen. Und man soll damit nicht beabsichtigen, التلذذ والتنعم. Und man soll nicht damit beabsichtigen, das Vergnügen und die Gelüste, die Triebe der Triebseele zu befriedigen. قال إبراهيم بن شيبان. إبراهيم بن شيبان أنا فند سلف سلف قلاد زاكت منذ 80 سنة ما أكلت شيئا لشهوتي ويعزو مع ذلك على تقليل الأكل. زاكت إبراهيم بن شيبان رحمه الله زاكت seit 80 Jahren habe ich nichts gegessen für mein Gier oder für mein Lust. Und trotzdem hat er versucht, wenig zu essen. Er war bekannt mit dieser Sache, dass er wenig gegessen hat. فإنه إذا أكل لأجل قوة العبادة لم تصدق نيته إلا بأكل ما دون الشبع، فإن الشبع يمنع من العبادة ولا يقوى عليها، فمن ضرورة هذه النية كسر الشهوة وإثار القناعة عن الاتساع. Imam Ghazali, das ist das Gute, liebe Geschwister bei Ahlul Tasawuf, die behandeln diese Themen nicht nur oberflächlich, sondern die suchen auch nach den Tricksen der Triebseele. Weil, hier zum Beispiel Herr sagt, Imam Ghazali, wenn man die Absicht im Herzen verinnerlicht, dass man für die Ibadah Kraft sammelt, und trotzdem so viel isst, bis man satt wird, dann weiß man mit Sicherheit, dass deine Absicht nicht rein war. Und du hast eigentlich nicht beabsichtigt, die Kraft für die Ibadah zu sammeln. Warum? Weil das Sattwerden ist eine Ursache, dass man faul wird. Weil wenn man sich satt isst, dann wird man faul. Und derjenige, der satt ist, will eigentlich keine Ibadah machen, will keine gottesdienstliche Handlungen begehen. Sonst hätte er nicht so viel gegessen. Der Prophet alaihissalatu wassalam sagte, مَا مَلْأَ مَا مَلْأَ آدَمِيٌ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ مِنْ آدَمْ لُقَيْمَاتٍ يَقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَثُلُثُ طَعَامٍ وَثُلُثُ شَرَابٍ وَثُلُثٌ لِلنَّفْسِ. Der Prophet alaihissalatu wassalam, er sagt, das Gefäß, das ist nur ein Bild eigentlich, das schlimmste Gefäß, was der Mensch füllen soll, ist sein Bauch. Dann sagt der Prophet, es genügt für den Mensch, für den Sohn Adams, dass er ein paar bisschen zu sich nimmt. Und auf Arabisch diese Luqaymat, diese Plural von Luqaymat, ist ein Plural für Maximum 10 Bissen. So ein Biss, Plural von ein Biss, Luqma, Luqaymat, und dieser Plural geht nicht mehr als 10 Stücke. Das heißt, 10 Stücke ist das Maximum, was man essen kann nach dieser Hadith. Er sagte, es genügt 10 Bissen, die ihm oder die seinem Körper helfen. يقيم نصلبه, das heißt, sie halten ihn gerade. فإن لم يفعل, und wenn man das nicht tut, also wenn man nicht so wenig essen kann, so muss man ein Drittel essen und ein Drittel für die Flüssigkeit lassen, also Wasser oder andere Flüssigkeiten, und ein Drittel muss leer bleiben. Er meint damit den Magen. Also ein Drittel muss mit Essen gefüllt, ein Drittel muss mit Flüssigkeit befüllt und ein Drittel muss leer bleiben. ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع أحد ما لا بد من تقديمه على الأكل. Und damit man diese Absicht reinigt und damit man diese Absicht richtig verinnerlicht, so muss man nur essen, wenn man hungrig ist. Denn nur in diesem Fall darf man essen und nur in diesem Fall kann deine Absicht rein sein. ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع. ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب. Imam Ghazali sagte, und er soll seine Hand zu sich nehmen, bevor er satt wird. Und wer das tut, der braucht eigentlich keinen Arzt mehr. Das ist nur so eine Übertreibung in diesem Ratschlag. Imam Ghazali sagt, wenn man es für Gewohnheit nimmt, dass man immer die Hand zu sich nimmt, das heißt, man hört auf zu essen, bevor man satt wird, dann ist das gut für die Gesundheit. وسيأتي فائدة قلة الأكل وكيف تتدرج في التقليل منه في كتاب كسر شهوة الطعام. Und er sagt, wir werden nochmal die Methodik behandeln, wie man Schritt für Schritt wenig Essen lernt. Und das kommt inshallah in dem Buch Kasr al-Shahwat al-Ta'am. Das ist ein extra Buch in Ahya al-Muddin. Sechstens, أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة وانتظار الأدم بل من كرامة الخبز أن لا يتدرى به الأدم. Er sagt, man soll zufrieden sein mit was man hat, vom Essen natürlich, und man soll nicht sich anstrengen, um mehr Essen zu bekommen oder andere Arten von Essen zu bekommen. Und man soll auch nicht warten, dass ein Essen kommt, wenn man Brot hat. Also wenn man Brot hat, dann kann man anfangen, Brot zu essen. Und nicht warten, dass irgendeine Speise kommt, womit man Brot essen kann. Warum? Weil es Ahadith gibt, wo es steht, dass man das Brot ehren soll, also respektieren soll. فَكُلُّ مَا يُدِيمُ الرَّبَقُ وَيُقَوِّي عَلْ عِبَادَ فَهُوَ خَيْرٌ كَثِيرٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَّحْقَ. Weil jede Sache, die dir bei der Ibadah hilft, und Brot hilft dir bei der Ibadah, musst du nicht als minderwertig sehen. بل لا ينتظر بالخبز الصلاة إن حضر وقتها إن كان في الوقت متسع. Und wenn er Brot hat, dann soll er nicht warten, dass noch Essen kommt, dann essen und dann geht er zum Gebet. Also wenn Gebetszeit ist und man Brot hat, dann soll man das Brot essen und dann zum Gebet gehen. Und nicht warten, dass irgendein Essen kommt. قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. Er sagt, wenn Abendgebet kommt und Abendessen serviert wird, dann fängt an mit dem Abendessen. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ربما سمع قراءة الإمام ولا يقوم العشاء. Und ابن عمر رضي الله عنهما, der Sohn von Umar al-Khattab, manchmal hörte er den Imam Koran lesen, das heißt beim Gebet, aber er stand nicht auf, während er gegessen hat. ومهما كانت النفس لا تتوق إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرورة فالأولى تقديم الصلاة. Wenn du keinen Hunger hast und wenn du das Essen verspäten kannst, dann ist es besser, dass man zuerst betet. فَأَمَّا إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَكَانَ فِي التَّأْخِيرِ مَا يُبْرِدُ الطَّعَامُ أَوْ يُشَوِّشُ أَمْرَهُ فَتَقْدِيمُهُ أَحَبُّ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ. Er sagt, wenn aber das Essen serviert wird und das Gebet angefangen hat. Und wenn es so ist, dass wenn man zum Gebet geht, dann wird das Essen kalt oder es wird dich stören beim Gebet, so ist es besser, dass man erstmal isst, wie der Prophet ﷺ gesagt hat. Solange man Zeit für das Gebet hat, ob du dich das Essen wünschst oder das Essen nicht wünschst, spielt in diesem Fall keine Rolle. Wenn Essen serviert ist und du hast ein bisschen Hunger und du hast noch Zeit für Gebet und du hörst schon mal, dass die Leute beten, dann ist es von der Sunna, dass du erstmal isst. Warum? Weil die Triebseele wird an Essen denken während des Gebetes. Und dein Herz wird daran denken für während des Gebetes. Und das passiert auch, wenn man nicht richtig hungrig ist, auch wenn man nicht so viel Hunger hat. Es kann sein, dass du mal an das Essen denkst, was schon mal serviert ist. وَلِأَنَّ الْقَلْبَ لَا يَخْلُوَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ لِلطَّعَامِ الْمَوْضُوعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْجُوعُ غَرِيبًا. Die siebte Sache, die Imam Al-Ghazali hier erwähnt, was die Ethik des Essens betrifft, und wir haben jetzt bis jetzt nur die Sachen behandelt, die man vor dem Essen berücksichtigen soll. Die siebte Sache, das ist die letzte Sache, was er erwähnt, an den Schahide für Taktil al-Aidi ala ta'am, walau min ahli wa waladihi. Man soll versuchen, dass man so viele Menschen zu seinem Essen ruft. Sei es sogar nur seine Familie oder Kinder, wie der Prophet a.s. gesagt hat, اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. Versammelt euch um eures Essen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala eures Essen segnen. Und Anas radiallahu anhu sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hat nicht allein gegessen. وقال صلى الله عليه وسلم, und der Prophet عليه الصلاة والسلام sagte, خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي. Das beste Essen ist das Essen, wovon viele Hände essen. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.